Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 360. Boah, das Wesentliche. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr die Nummer des Titels sagen. Ja. 360. Was ist dran so schwer? Ja. Themen heute: Andy Rubins Essential Phone vorgestellt. Vielleicht hat mich das total verwirrt, sodass ich nichts mehr gescheit auf die Reihe kriege. Was damit auf sich hat, werde ich gleich beleuchten. Dann LO 12, die Selfie-Clips sind da. Wow, sage ich schon mal, ja. News gibt's auch einiges. Community, da ist was ganz Interessantes dabei diesmal. Das ist mir auch gleich von Anfang an der Sendung jetzt hier hinter die Ohren geschrieben habe. Ja, damit es auch klappt. Dazu dann aber später mehr. Natürlich die App der Woche. Ja, dann komme ich gleich schon mal zu dem Thema Essential Phone. Das wurde jetzt offiziell vorgestellt. Da gab es sogar eine schöne Pressekonferenz, wenn man so sagen will, von Andy Rubin. Und ja, das Essential Phone ist eine ganz interessante Geschichte. Also zunächst mal ist es etwas, also ohne Ränder groß, ja. Also nur ein ganz, ganz, ganz schmaler Rand am Display. Man kann es wohl als randloses Display bezeichnen, weil das ganze Smartphone ist eigentlich nur ein Display. Unten ist eine kleine, eine kleine Zeile, möchte ich mal sagen, wo kein Display ist. Oben ist sogar dort, wo die Kamera ist, noch ein Display. Sagt er mir. Geht denn das? Ja, das ist ganz interessant und ich habe mich schon immer gefragt, warum das noch niemand sonst gemacht hat. Ja. Also das Display geht quasi um eine kleine Kameraausbuchtung rum sozusagen. Also die Kamera ist quasi im Display drin, oben der Statuszeile. Ja. Das lässt sich dann mit Software sich so gut anpassen, dass eben das nicht weiter ins Gewicht fällt. Da fehlt nur wenig von der Statuszeile. Ja, und für was anderes wird es ja auch, ach, normalerweise so gar nicht genutzt. Ja. Vom Material her, das verbaut wird, wird tatsächlich Titan verbaut. Und das heißt sehr robust, aber auch sehr leicht. Da komme ich später nochmal dazu, was das sehr interessant macht, ja, beim Falltest. Und auf der Bühne hat Andy Rubin was vorgestellt, das hat mich am meisten beeindruckt, ja. So simpel eigentlich die Lösung, dass man sich wirklich fragt, warum haben das andere noch nicht gemacht? Warum hat das eine Firma wie Samsung nicht gemacht? Ja? Oder warum hat das Google zum Beispiel bei seinem Pixel nicht gemacht und so weiter? Zwei simple Kontakte, ja, und die verbinden eine Kamera. Die kann man einfach dran klippen, wird magnetisch gehalten und zwar so, dass es also automatisch an der richtigen Position fest gemacht wird und damit hat man eine 360 Grad Kamera und zwar die kleinste 360 Grad Kamera, die es gibt und hat die quasi direkt am Smartphone, den man dann praktisch das Bildschirm ja benutzen kann, ja. Und die Qualität ist da durchaus ausreichend dafür, ja. Hat vier Mikrofone, um 3D-Sound aufzunehmen. Die Auflösung ist 12 Megapixel. Das ist natürlich eine Dualkamera mit eben diesem, Fischauge kann man glaube ich dann nicht sagen, oder doch, ich weiß nicht genau, die halt einen sehr breiten, breites Bild ermöglichen, ja, also sehr, also extrem Weitwinkel, so dass man eben mit diesen zwei Kameras quasi ein 360 Grad Bild aufnehmen kann, ohne dass man sich da drehen muss oder irgendwas. Das ist eine echte 360-Grad-Kamera. Sehr schön. Die Auflösungen für Video beispielsweise bei den 360-Grad-Videos sind 3840x1920 bei 30 Frames pro Sekunde und das ist nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Und das ist auch ein Herausstellungsfeature neben eben diesem rahmenlosen Display, wenn man so will. Ja. Das sind also die zwei Herausstellungsmerkmale. Das dritte eben das Gehäuse aus Titan. Ja. Titanium. Denn das sorgt dafür, dass es bei einem Fall, zumindest wie die das jetzt getestet haben, da gibt's immer bitte, ne? Ausnahmen. Die haben das jetzt so getestet und zwar auf Beton fallen lassen. Ja. Und haben das auch mit den Mitbewerbern verglichen. Dann kann man das schön sehen, wie ein Fall auf das Gehäuse bei Aluminium deutliche Spuren hinterlässt. Ja. Macken, Kratzer, Spuren eben, die beim Titan eben nicht auftreten, weil es eben so extrem widerstandsfähig ist und trotzdem extrem leicht. Ja. Titan ist teuer übrigens, sehr teuer, von daher ist es bemerkenswert, dass dieses Material so benutzt wird. Und vielleicht auch der Grund, warum es eben bisher von den großen Firmen wie eben Samsung, HTC und so weiter eben nicht benutzt wurde. Das treibt natürlich die Produktionskosten ganz schön nach oben. Ja. Das Gerät gibt es übrigens in vier verschiedenen Farbtönen. Black Moon, da ist es wirklich so, also Klavierlack. Ja. Weiß nicht, ob die da was gemacht haben, damit die, die Fingerabdrücke da nicht so extrem sind. Ja. Dann Stellar Grey, Pure White, das ist auch so, also wie Klavierlack, ja, genau wie das Ocean Depth. Das ist so ein, ach ja, so ein dunkles Seetanggrün. Ah, ähnlich könnte man das sagen. Ja, und eigentlich sind wir auch jetzt schon bei den technischen Daten wieder. Die haben es in sich, das Teil ist gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Ja, also die Gerüchte, die ich erstmal gehört habe, wo ich auch schon erwähnt habe und gesagt habe, ja gut, dann ist das Ding also tot beim Erscheinen, das ist einfach nichts wert. Ja. Das hat sich also nicht bewahrheitet zum Glück, da habe ich, wirklich drauf gehofft. Ja. Also nochmal Material, Titan, Body, ja, also Titan Grundgerüst und der Rahmen. Die Rückseite ist aus Keramik, ja, und vorne ist ein Gorilla Glass 5 drauf. Ja, das dürfte wohl die am empfindlichsten Stelle sein, ja, denn weil wir wissen ja auch, Gorilla Glass kann platzen, wenn es drauf fällt, das ist klar. Ja, die sonstigen Dinger, die normalen Verbindungsprotokolle und so weiter, brauche ich jetzt nicht alle aufzuzählen. Bluetooth 5.0 LE ist immerhin drin, das ist meiner Meinung nach eine Erwähnung wert, also das ist die neueste Bluetooth-Generation. Die integrierte Kamera, ja, hat ist also dual Kamera, 13 Megapixel, ja, das heißt einmal eine Farbkamera und einmal eine Monokamera und dann ein 13 Megapixel Monochromkamera noch, ja, also eigentlich, wenn man das genau nimmt, sind es ja drei Kameras dann, ja, also einmal diese Dual RGB und Monokamera und dann diese 13 Megapixel True Monochrome Mode Lens, ja, und kann bis zu 4K aufnehmen mit 30 Frames pro Sekunde oder 1080p mit 60 Frames pro Sekunde beziehungsweise 720p mit 120 Frames pro Sekunde. Da finde ich schade, dass es nicht auch einen Zeitlupenmodus gibt wie beim Pixel mit 240 Bilder pro Sekunde. Das ist schon was Feines. Ja. Front-Facing-Kamera, 8-Megapixel-Kamera. Und das Display ist ein 5,71 Zoll Display mit 1560x1312 QHD Display in einem Ratio von 19:10, also etwas exotisch. Die Größe mit 5,71, das werden die Leute, da werden die Leute sich freuen, die nicht ganz so auf große Handy stehen. Die ist so ungefähr wie beim 5 Zoll Gerät, ja, weil eben keine Rahmen vorhanden sind. Das ist also einfach komplett das Display, was man in der Hand hat. Ja. Und auch von der Höhe her ist es nicht besonders groß, weil unten eben nur die schmale Zeile ist und noch nicht mal oben für die Kamera was ausgespart werden muss. Ja. An Höhe. Und ich finde das absolut toll. Muss ich ganz klar sagen. Und ja gut, die Kontrastratio und so weiter, das kann man schenken. Snapdragon 835 Prozessor, ja, das bedeutet eine Kryo 280 Octa-Core mit je 2,45 GHz und ein 1,9 GHz Quad-Core Prozessor. 64 Bit natürlich, ja, 10 Nanometer übrigens in der Produktion. Und als GPU kommt eine Adreno 540 zum Einsatz, was absolut ausreichend ist, um High-End-Ansprüchen zu genügen. Hier gibt es so ein interessantes Teil, das nennt sich Human Input. Da ist nochmal aufgehört, dass es ein 10-Finger-Multitouch-System ist. Ja, und eine Palm and Water Arrow Rejection hat. Das heißt, ihr habt das bestimmt schon mal gemerkt, wenn ihr nasse Finger habt, könnt ihr die meisten Smartphones nicht mehr richtig bedienen. Oder wenn ein Tropfen Wasser draufkommt, ja, und ihr schmiert auf dem Telefon rum, werden ganz andere Funktionen aufgerufen. Ja. Also Wassertropfen können da das Display stören. Das wird hier ausgemerzt. Ob jetzt mit Hard- oder Software, weiß ich nicht, aber das spielt ja im Prinzip auch dann keine Rolle. Als Akku kommt ein 3040 mAh Akku zum Einsatz. Das ist knapp. Knapp, muss ich ganz klar sagen. Und die Praxis wird dann zeigen, ob das ausreichend ist für das Gerät, ob das Gerät stromsparend genug ist. Jetzt besonders schön. Andy Rubin hat die Zeichen der Zeit erkannt, als ob der Mann ja meine Gebete gehört hat. Ja. Bietet gar nicht mehr anderes an. 4 GB RAM, 128 GB Storage. Und Leute, so sollte ein modernes Phone ausgestattet sein. Basta. Ja. Und da macht er keine Kompromisse. Das finde ich gut. Ports natürlich USB-C. Ja. Und übrigens ein 6 Gigabit Sekunde Wireless Accessory Connector. Das ist interessant, dass auch von der Kamera her natürlich erforderlich. Und also diese Click-on-Kamera, die ist wirklich sehr, sehr interessant. Die gibt's übrigens tatsächlich für momentan $50 Aufpreis. $50, dann kriegt ihr dieses Teil mit dazu. Normalerweise kostet es, glaube ich, 199, wenn ich das richtig weiß, ja. Und selbst das ist noch für eine 360-Grad-Kamera in dieser Qualität, in dieser Größe super gut. Ja. Also, da geht's rund bei dem Essential Phone. Übrigens, was auch noch vorgestellt wurde, groß, aber im Prinzip noch nicht viel Anklang gefunden hat, das ist ein Essential Home. Ja, also so eine Konkurrenz, eine kleine Konkurrenz zu dem Google Home Assistant und Alexa und so weiter. Nur, dass da mehr Privatsphäre versprochen wird. Ich kann euch nicht sagen, wie das geht. Ich werde das in der nächsten Sendung noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ja, aber die Cloud-Funktionen beschränken sich da auf ein Minimum. und sogar die KI soll in diesem Gerät werkeln, also das heißt nicht auf dem Server, wie bei dem Google Assistant, sondern da drauf, da bin ich noch mega skeptisch, muss ich ganz, ganz klar sagen, ja, kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert, aber wie gesagt, ich beschäftige mich da nochmal damit. Ja, und jetzt wären wir beim, natürlich beim Preis, ganz klar. Das hört sich alles super gut an. Und wir alle kennen ja den Preisschock vom Pixel noch, ja, ganz klar. Zum Glück ist der nicht ganz so hoch, dieser Preisschock. Das Gerät kostet in der eben genannten Ausstattung, die also absolut High-End ist, Flaggschiff, Wert, ja, $699. Mit dieser Kamera $749 im Moment. Ja. Und damit haut es das Google Phone, das Google Pixel vom Thron runter. Ganz klar. Warum? Weil die technischen Daten hier, die das Google Pixel übertreffen, ja, und zwar deutlich übertreffen, sowohl vom Prozessor als auch vom Display. Es ist meiner Meinung nach extrem innovativ, hat die gleiche Speicherausstattung. Ja. Die Kameras sind phänomenal, meiner Meinung nach, bei dem, was da so geboten wird an Ausstattung, Dualkameras und so weiter und so weiter. Zusätzlich eben diese 360-Grad-Kamera als Add-on. 185 Gramm schwer, ist wunderbar. Also es gibt nichts, was dagegen spricht, dass dieses Gerät das beste Gerät ist momentan, ja, das man für Kohle kaufen kann. Natürlich müssen wir, ja, das möchte ich auch noch sagen, auf das Endprodukt natürlich noch warten, um letztendlich ein Urteil zu fällen. Denn es muss auch alles funktionieren. Ja. Aber ich bin froher Dinge, wenn das Gerät mit dem 3040 mAh Akku das hinkriegt. Es kann durchaus sein, wie gesagt, dass man kann stromsparende Geräte bauen, das ist möglich. Das hat auch Sony schon des Öfteren bewiesen. Und dann ist alles wunderbar. Gut, wir werden sicherlich noch jetzt nicht das letzte Mal über das Essential Phone gesprochen haben. Ja. Aber ich bin einigermaßen begeistert und wenn ihr vorhabt, in der nächsten Zeit ein neues Gerät zu kaufen, ihr könnt es schon vorbestellen. Innerhalb von 30 Tagen soll das verfügbar sein. Ja, das ist ein Wort. Und das ist sicherlich eine absolute Alternative zu jedem anderen Smartphone, das momentan auf dem Markt ist. Der Preis ist zwar jetzt nicht super niedrig, ja, aber zumindest mal besser als das, was wir in den letzten Monaten so an Preisen jenseits von $800 gehört haben. Und man darf es nicht auch vergleichen jetzt mit dem Pixel zum Beispiel, was amerikanische Kollegen gemacht haben auf einer Webseite. Die haben gesagt, naja, das Phone ist schon teurer als das Google Pixel, weil das Google Pixel kostet ja $749, ja. Und das hier halt $749 mit der Kamera ist dann etwa der gleiche Preis. Ja, also es ist nicht günstiger, aber das stimmt so nicht. Ja, denn das muss man dann mit dem Google Pixel vergleichen. Und der Ausstattung mit 128 GB ohne die Kamera kostet das Pixel ja, also wie viel waren es, 1039 oder so. Ja, und das Gerät kostet $749. Also es ist ein ganzer Flappen weniger Kohle, die ihr rüberwachsen lassen müsst für das gleiche Gerät. Im Gegenteil, das Display ist sogar noch größer. Das Google Pixel hat 5,5 Zoll und das hat 5,7 Zoll. Trotzdem ist das Gerät kleiner, weil es eben komplett aus Display besteht. Und das ist meiner Meinung nach auch ein guter Vorteil. Ja. Weil mir geht es ja nicht darum, dass das Telefon groß ist. Mir geht es darum, dass das Display groß ist. Ja. Und das ist auch für die Zukunft immer wichtiger, wenn ich da als sehe, die Leute gucken sich mittlerweile Filme an auf dem Teil. Ja, wenn so ein kleines Bild, so ein kleiner Bildschirm ist, das ist für die Leute schon ausschlaggebend, wenn die haben da dann eben lieber diese großen Bildschirme. Ja, und dann geht es natürlich besser. So logisch. So, dann lasse ich das Thema jetzt mal, wie gesagt, wir werden da das öfter nochmal drüber reden. Ja, ich komme mal zu Allo. Allo hat nämlich ein Update bekommen. Zuerst ein Update im Play Store und ich habe schon befürchtet, ich bekomme nicht mehr rechtzeitig die neuen Features freigeschaltet, weil das war mal wieder so ein gekoppeltes Update. Zuerst kommt die App, ja, und ihr seht fast nichts anders bei der App, außer ein paar Einstellungen haben sich geändert. Und dann irgendwann wird dann die Serverfunktion für den User freigeschaltet und dann seht ihr erst die neuen Features und die sind nicht schlecht. Zunächst mal wurde das Design etwas überarbeitet beim Abschicken, also beim Schreiben von Nachrichten. Dort hat man jetzt eine übersichtlichere Leiste. Hat einen Vorteil, einen Nachteil. Ein Nachteil ist, man sieht jetzt weniger von dem geschriebenen Text oben, ja, also von den Chatnachrichten, aber das ist nur minimal. Vorteil ist, es ist übersichtlich, man hat jetzt alle möglichen Funktionen auf einen Blick, mit einem Klick quasi, kann man die aufrufen. Ja. Und es ist nämlich auch noch eine neue Funktion hinzugekommen. Ich finde das Symbol zwar ein bisschen irreführend, also man kann es nicht gleich erkennen, da hätte Google vielleicht ein anderes Symbol nehmen müssen, vielleicht einfach so ein GIF Schriftzug oder was das reinbringen, aber der ist ja schon belegt, da gibt es ja schon diese GIFs, die man einbinden kann, ist ja auch schon in der Leiste drin, ja, es ist nicht ganz schwierig, nicht ganz so einfach, aber man kann jetzt ganz normal Bilder machen, Fotos, ja, Stickers, GIF-Bilder, Location, Dokumente und Dateien schicken, den Google Assistant zu Rate ziehen innerhalb des Chats. Dann hat man in der Zeile, in der man auch den Text eingibt, auch wieder diese Vorschläge für Emojis. Also wenn man dann zum Beispiel schreibt Hund oder Dog, ja, und dann kriegt man eben auch die Hunde-Emojis angezeigt und kann dann auswählen, wenn man will. Und der Button zum Aufnehmen von Audionachrichten ist in der Leiste. Und dann ganz rechts ist nochmal eine Kamera drin. Ja, also rechts unten ist eine Kamera und links oben ist eine Kamera. Und die links, also in der Zeile, ne? Wenn man die rechts unten nimmt, kann man eine neue Funktion aufrufen. Nämlich Selfie-Clips. Das hört sich jetzt so an, oh nein, jetzt schon wieder diese Selfies. Nein, ich hasse Selfies, so ein Mist, braucht man nicht. Ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ne? Ganz klar. Ich habe das jetzt hier gerade mal, aufgerufen da. Ne? Das sieht man nämlich auch eine Möglichkeit. Wenn ihr da doppelt draufklickt, also da öffnet sich so eine Bubble. Ne? Und wenn ihr da doppelt draufklickt, dann wird die Kamera gewechselt. Und zwar von der Selfie-Kamera auf die normale Kamera. Und was diese Funktion macht, ist eigentlich ganz einfach. Das macht eine, ich glaube, wie lang ist das? Moment, mal gucken. Also eine Sekunde lang ist das, glaube ich. Ja, macht es eine Aufnahme. Und macht es sofort in ein GIF. So, dass ihr quasi eine GIF-Animation habt. Diese Selfie-Clips, die man machen wollte, ist eigentlich so wie ein Sticker, den man schickt. Ja, nur, dass man eben was aufnehmen kann. Ja, sich selbst. Ja, zum Beispiel seine Gefühlsreaktion so, ja, dummes Gesicht machen und so. Dann eben das schicken. Ja, und dann das als Gefühlsausdruck daraus geben. Aber wie gesagt, wenn man doppelklickt, kann man hinten, die Kamera aktivieren, die Rearcam, und kann dann eben alles aufnehmen, was dort in den Sucher kommt. Ja? Und daraus werden dann ebenfalls 1 Sekunden lange Animationen gemacht. Das kann dann alles möglich sein. Was weiß ich, ihr steht am Fluss, das Wasser fließt, zack, ja, das könnte dann jemand schreiben, guck mal, wo, boop, ja. Oder, was weiß ich, irgendwas, egal, ja. Es ist, ihr habt da freie Auswahl, ja. und seid kreativ, überlegt, was ihr damit machen könnt. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben da, ja. Und das funktioniert wunderbar. Ich mache das gerade mal im Hintergrund, ja. Das sieht man es auch ganz klar. Ja, es sind also recht genau eine Sekunde, ja, die das aufzeichnet. Ja? Und damit kann man was anfangen, ja, auch wenn das jetzt erstmal nicht so schlimm ist oder so wenig sich anhört und eine Sekunde lange gibt's, aber ich finde, das ist äußerst praktisch. Manchmal kann man eben damit schon ganz lustige Dinge machen und die sind direkt im Chat eingebaut. Da müsst ihr nichts groß rumwursteln, sondern ihr drückt da drauf und zack, das ist richtig integriert, super gut. Deswegen finde ich, ist das eine absolut tolle Funktion. Das ist so eine Funktion, wo ich vorher, bevor es die nicht gab, nicht gewusst habe, dass man sowas brauchen könnte. Ja? Jetzt finde ich das absolut genial. Ja? Also, ich meine, ich weiß schon, warum die es auf diese Selfies jetzt hier sich eingeschossen haben, ja, das eben zu nehmen als Vermarktungsgeschichte für diese Funktion, weil es wirklich von den von diesem Ausdruck, von dem Gefühlsausdruck, den man dann übermitteln kann, schon ganz gut ist, ja. Also so skeptisch Gesicht macht, ist besser, als wenn das man mit diesem Selfie-Sticker geht, den es zwar auch schon gibt, ja, aber nicht animiert, ja. Und das ist schon mal noch eine Ecke besser. Also gut für Emotionen zu transportieren. Aber wie gesagt, ich werde die Funktion auf Zweck entfremden und werde da viele andere Sachen damit machen. Ja. Da fallen mir so viele Sachen ein, was man im Chat schnell mal damit übermitteln kann. Ja. Das macht schon Laune. Ja. Also, hello, neue Funktion, falls ihr die jetzt noch nicht seht, falls ihr die neue APK heruntergeladen habt, im Play Store schon ein Update bekommen habt, und ihr seht die Funktion noch nicht, wartet noch einen Moment, die Server werden jetzt umgeschaltet, sogar ich hab die jetzt schon bekommen, also dürft's bei euch dann nicht mehr lange dauern, beziehungsweise ihr müsst sie eigentlich alle schon haben, ne, weil ich bekomme das ja sowieso immer am letzten, ne. Tja, jetzt kommen wir aber zu den News, ja. Next Web appelliert ebenfalls an Google, lasst uns die Emojis selber auswählen. Ich hätte es ja fast nicht mehr geglaubt, aber ich bin offenbar selbst bei den großen Seiten, und ich glaube, so Next Web kann man dazu zählen, bin ich nicht alleine mit meinem Emoji Problem, ja. Und ich glaube auch The Verge hat sogar was darüber geschrieben, ja, dass man doch jetzt endlich bitte die Leute wieder entscheiden lassen möchte, welches Emoji-Set man installiert. Und das muss einfach rausgelöst werden. Ich hoffe, dass die Entwickler das jetzt noch rechtzeitig sehen, diesen Aufschrei in den Medien, dass sie diese Funktion auskoppeln. Mensch, einfach diese Funktion, diese Emojis wieder rausnehmen aus dem System und einfach per App aus dem App Store ersetzen lassen. Ja, dann kann Google das ja gern vorinstallieren. Ja, aber wenn jemand andere Emojis haben will, kann der einfach im Play Store sich ein anderes Emoji-Set runterladen und installieren und dann sieht er systemweit diese Emojis halt. Ja. Weil die neuen von Android O niemals, ja. Also furchtbar. Da habe ich keinen Spaß mehr. Und auch hier die Leute von The Next Web schreiben hier, dass die Emojis, diese Blobs, doch gut waren, dass die schon eine große Fanbasis haben und jetzt sollen die einfach abgeschafft werden. Nein, bitte nein. Ja, möchte ich nicht. Das könnte, ganz im Ernst, Leute, das könnte dazu führen, dass ich mir vielleicht dann das nächste Phone nicht mehr Stock Android hole. Ja, so wichtig sind mir die Dinger. Und da bin ich eben nicht alleine damit. Sondern ein anderer Anbieter, der die Emojis ersetzt. Zum Beispiel Samsung macht das, glaube ich. Oder hat das zumindest mal gemacht. Ob sie es immer noch machen, weiß ich nicht. Weil ich mag diesen Dreck nicht, ehrlich, wirklich. Also ich mag diese neuen Emojis überhaupt nicht. Ich will meine Blobs haben. Fertig. Ende Gelände. Die Blobs sind Android und das andere, das ist iPhone. Und ich will kein iPhone. Wenn ich ein iPhone will, dann kaufe ich mir eins. Ja, so wichtig sind die Emojis. Ja, ja, ja. Gut, nächstes Thema. Ich hatte ja mit den Emojis letzte Woche schon mit rumgemacht, deswegen will ich mich da jetzt nicht lange aufhalten. Kleine Veränderungen am Google Pixel Launcher erwartet, ja. Wirklich nur kleine Änderungen. Warum erwähne ich das überhaupt? Bevor es wieder Spekulationen gibt, dass der Pixel Launcher komplett weggeht oder irgendwas, ja, auf der Google I.O. hat man einen Pixel Launcher gesehen, oben ohne diese Google-Pille, die man da rüberziehen kann. Da habe ich schon gedacht, wenn die das machen, das ist auch schlecht. Das wäre auch bei mir so eine Sache mit, da hat man sich so gut dran gewöhnt, jetzt ist es auf einmal wieder weg. Gefällt mir nicht. Aber erstmal Entwarnung, das Google-Ding bleibt oben, ja, zum Glück. Nur es wird an dem Zwischenstück zur Seite des Displays transparent, so dass es nicht ganz so stark stört im Display. Ich meine, mich hat es nicht gestört, aber so wird es dann noch ein klein wenig unaufdringlicher mit dieser Transparenz. Ja. Was aber genau da hinten dran steckt, weiß man noch nicht, weil man das eben nur so gesehen hat. In live in Aktion hat man es noch nicht gesehen. Vielleicht ist ja da auch eine Funktion drin, die das abschalten lässt oder dass man das ganz transparent machen kann oder eben nur ein Teil davon transparent. Mal sehen, wie man das einstellen kann. Weil so eine komplett transparent, sagen wir mal 70% transparent von diesem Teil, wäre eigentlich nicht schlecht. Man kann es immer noch sehen, aber der Hintergrund kommt dann doch richtig durch. Das wäre eigentlich doch gar nicht so schlecht, finde ich. Naja. Gut, das Galaxy S8 hat Bluetooth-Probleme. Ja. Bevor ihr jetzt sagt, ja, weil jetzt macht doch mal das S8 nicht fertig. Nö, überhaupt nicht. Das S8 ist schon ein ganz feines Teil, das muss man schon sagen. Aber die Geschichte mit Bluetooth ist halt eine Realität, allerdings nicht nur beim Galaxy S8. Ich habe das heute sogar schon in der Rivus Wohnzicht erwähnt, ja. Bei meinem Google Pixel Phone habe ich auch massiv Bluetooth-Probleme. Ehrlich gesagt, ich hatte noch nie ein Google Phone, das keine Bluetooth-Probleme irgendwo hatte. Nur wie stark die Bluetooth-Probleme sind. Beim Pixel ist es ähnlich, also in der normalen Benutzung ist es okay. Ja, also da fallen die Probleme nicht ganz so auf, aber wenn ihr mal ein paar Geräte habt oder das zum Beispiel mit eurem Auto verbinden wollt, dann passieren komische Sachen, ja, oder wenn ihr fliegende Wechsel macht, ja, das heißt, ihr schaltet das Bluetooth-Headset einfach ein, ja, so, dann gibt's die Bestätigung, dann fangt ihr an, eure Musik zu spielen, auf einmal steht ihr fest, Moment mal, was höre ich denn da? Dann spielt hier schon der Chromecast, ja, ungelogen, das ist oft so, wenn ich ins Auto gehe, ich habe vorher was im Chromecast geguckt, ja, beende das Teil, aber das ist oben irgendwie noch drin, ja, kennt es vielleicht diese Anzeige, ne, im Chromecast oben, wenn ich die nicht wegmache, dann gehe ich ins Auto, schalte es an, dann wird's automatisch verbunden. Dann fangt YouTube-Videos an zu spielen über die Autolautsprecher und das Chromecast-Symbol wird angezeigt, wenn ich das Display anmache. Übrigens sehr, sehr interessant, weil normalerweise dürfte das YouTube gar nicht mit ausgeschaltetem Display spielen. Ja? Macht's aber doch, vielleicht könnte man das auch als absichtlichen Workaround nehmen oder so. Aber es nervt total. Dann wird mir hin und wieder, wird mir statt dem Bluetooth-Audio Symbol, das Chromecast-Symbol angezeigt für die Lautstärke zu regeln. Da bin ich schon lang, lang weg von daheim, ja, und das passiert auch regelmäßig. Das kann ich auch nachvollziehen. Also das kann ich nachstellen, dieses Problem. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste noch nicht mal, wie ich Google das melden soll. Die haben ja immer noch nicht den Google Assistant gefixt. Da ist nämlich immer noch stumm. Gibt kein Bestätigungssignal mehr raus bei mir, wie am Anfang. Ja. Und ja, stehe ich wieder da, ne? Kann den Google Assistant nicht richtig nutzen, weil ich ja gar nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, wann ich über lossprechen kann, ne? Weil oftmals hört er eben dieses Buzzword nicht und dann rede ich hier rum und nichts passiert, ja, toll, ne? Also es ist schon einiges im Argen. Übrigens über Bluetooth kommt dieses Bestätigungssignal immer. Ja, deswegen war ja auch meine Vermutung, ja, dass es Schwierigkeiten gibt mit dem Bluetooth. Auch bei deaktiviertem Bluetooth scheint das Google Pixel zu meinen, es hätte eine Bluetooth-Verbindung und sende dann das Google Assistant Audio Bestätigungssignal, nur das Bestätigungssignal an das Bluetooth-Gerät, das nicht vorhandene. Ja, und dann hört man das natürlich selbst nicht. Und das war's dann. Hm. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist meine Spekulation. Und nach all den Bluetooth-Problemen, die ich habe, scheint mir das auch richtig. Und ja, das Galaxy S8 ist da eben keine Ausnahme und auch die haben Bluetooth-Probleme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Vielleicht sollte Google mal arbeiten, die Bluetooth-Treiber grundlegend zu überarbeiten, ja, weil irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Ich meine, dass Bluetooth ein Haufen Mist ist, das ist ja hinlänglich bekannt, ja, von den Protokollen her, aber irgendwie muss man es doch hinkriegen. Das ist doch kein Zustand, vor allem nicht bei Geräten über 1000 Euro, ja, dass es da immer noch nicht die simpelsten Grundfunktionen richtig fehlerfrei beherrscht. Das gibt's ja nicht. Ja, das wäre, wenn ihr euch ein Auto kauft und schließt die Tür bei jedem dritten Mal zuschlagen, schließt die Tür nicht richtig. Ja. Also, naja. Okay. Also, das S8 ist da jetzt kein großer Ausreißer. Samsung verspricht, dass sie daran arbeiten. Aber, wie gesagt, ich kenne es auch schon von älteren Samsung-Geräten, wo das nie richtig gefixt wurde. Wenn ein Problem gelöst wurde, taucht ein anderes Problem auf beim Bluetooth. So, dass es zum Beispiel auch jede Menge Leute gibt, die auch kein Pokémon Go Plus verwenden können wegen diesem Bug. Ja, ich habe da Bekannte, die probiert das zu verwenden und das geht einfach nicht, weil das von Samsung her, da ist ein Bluetooth-Bug drin und da gibt's auch keine Updates mehr, das war's. Ja, Ende. Und von daher wundert's mich also nicht, da müssen alle Hersteller einfach sich mal zusammenreißen, ja, und dann zumindest mal die grundlegenden Funktionen richtig machen, bevor man mit Krams kommt wie Bixby und hin und her. Ja. Da komme ich auch gleich noch dazu, zu Bixby. Ja, was anderes, das Sony XZ Premium ist jetzt angekündigt, geht offiziell an den Start am 12. Juni. Und auch hier ist der Preis nicht ganz so schlimm, wie ich mir erwartet habe. Zwar immer noch teurer als das Essential, von daher würde ich auf jeden Fall zum Essential greifen, aber wenn man aus irgendwelchen Gründen unbedingt das Sony Xperia XZ heißt es, haben will, dann kann man es durchaus zumindest noch vertreten, ja. Aber ihr werdet gleich merken, das ist, kommt also nicht dran an das Essential und ist eben auch noch teurer. Trotzdem für Sony-Verhältnisse schon gut. Irgendwie tut mir Sony leid. Die hätten jetzt müssen vor dem Essential dieses auf den Markt bringen, ja, und dann wäre es vielleicht gut gewesen. Das ist ebenfalls ein Snapdragon 835 Prozessor. Und 4 GB RAM, allerdings nur 64 GB Storage. SD-Karte ist zwar zu verwenden, aber das kann ich gleich sagen, bei Sony kann man es komplett vergessen mit der SD-Karte. Furchtbar. Sinnlos. 3230 mAh Akku, IP68, 5,5 Zoll Display nur. Allerdings von der Art des Phones ist das dann jetzt ohne dass ich vermessen habe schätzungsweise ein ganzes Stück größer als das Essential. 19 Megapixel Kamera, immerhin, und das finde ich gut, 960 Frames pro Sekunde Slow Motion Video. Also wenn ihr coole Slow Motion Aufnahmen machen wollt, dann ist das euer Gerät. Ja. 960 Frames pro Sekunde. Wahnsinn. Irre. Damit kann man echt was machen. Ja, und das Ganze kostet dann $799. Ja, also ihr merkt schon, 749 inklusive der 360-Grad-Kamera. Ja, 699 ohne die 360-Grad-Kamera mit wesentlich besseren technischen Daten. Das Essential. Aber immerhin, Sony hat sich da nochmal zusammengerissen. Ich habe ja befürchtet, dass es an die $1,000 kostet mit diesen technischen Daten. Und da hat sich Sony vielleicht nochmal überlegt, weil ja jetzt die Mid-Range-Sparte ist ja jetzt weggefallen bei Sony. Ja, das hatte ich ja letzte Woche schon berichtet. Jetzt muss natürlich da die Lücke geschlossen werden. Das heißt, wie hoch können die Leute gehen, die Mid-Range eigentlich haben wollten, ja, jetzt keine mehr kriegen und zwischen Low-End und High-End entscheiden müssen. Da ist es klug von Sony, den High-End-Preis etwas runterzusetzen, damit mehr Leute dann in die höhere Sparte gehen, statt in die niedrigere Sparte. Ja, ein interessanter Bericht auf Android Central, Amazon Echo gegen Google Home. Ja, wer versteht welche Kommandos? Ja, ich weiß, diese Vergleichstests sind immer ein bisschen unfair, weil es kommt ja auch drauf an, welche Kommandos man auswählt. Ich könnte eine Liste von 20 Kommandos machen, die es nur bei Google Home gibt. Ja, und wenn ich die dann eben abfrage, ja, dann ist Google Home eben der Sieger. Ja, ganz klar. Also braucht man hier eine gute Mischung. Ja, und bei Android Central, ja, die sind halt sehr diplomatisch, ja, weil die haben ja auch noch andere Ventures, also die haben nicht nur Android-Seiten, das, von wem ist das? Mobile Nations, ja, sie haben noch iPhone und BlackBerry und alles mögliche, dann darf natürlich nichts etwas komplett kaputt gemacht werden, ja, oder man will sich auch nicht mit Amazon verscherzen. Deswegen hat man die Funktion ausgewählt, die Kommandos, damit es am Ende eben ausgeglichen, also unentschieden steht. Der kann das, der kann das, der kann das. Aber es ist vielleicht trotzdem interessant zu sehen, welche Funktionen bei welchem Gerät nicht funktionieren. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ein Sleep Timer und Audiobooks vorlesen, dass das eigentlich auch beim Home gehen sollte, genauso wie die Paketverfolgung. Ja, ist leider nicht. Ich weiß nicht, also Multiple Wake Words, okay, das habe ich gewusst, dass es beim Home nicht geht, also braucht man dieses spezielle Passwort, ne? Das kann man noch ein bisschen ändern, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, auf verschiedene Sachen soll das Teil reagieren, das kann man nicht machen, das kann man beim Echo machen, beim Echo, ja, also bei Alexa, ja. Interessant. Dafür hat Alexa wieder keinen Chromecast-Support und auch keine Shortcuts, die man eben wieder beim Google Home anlegen kann. Pah. So ist das halt. Das OnePlus 2 ist am Ende angekommen. Kein Nougat für das OnePlus 2. Sehr, sehr schade, aber ich glaube, es ist auch zu vertreten. Immerhin ist das OnePlus 2 schon recht lange auf dem Markt. Ist ja schon das OnePlus 3 abgelöst worden. Das ist das OnePlus 3T abgelöst worden. Und das wird jetzt abgelöst durch das OnePlus 5. Und also von daher kann man da echt nicht motzen. Nur als Info, es wird kein Nougat mehr geben für das OnePlus 2. Und ist damit eben am Ende der Updates-Strähne angelangt. Ja. Sony bringt ein neues E-Ink-Tablet. Ihr habt richtig gehört, E-Ink. Und zwar als sogenanntes Digital Paper. Das ist also nicht nur so als Lesegerät benutzt, sondern nein, das ist ein echtes Tablet, wo man auch tatsächlich dann auf dem Display schreiben kann und so weiter und so weiter. Ja, und somit hat man als wirklich ein elektronisches Notizblatt, das eben aber alle möglichen Funktionen beinhalten kann. Faszinierend, meiner Meinung nach, das Papier des 21. Jahrhunderts. So soll es sein. Die Vision ist einfach fantastisch. 13,3 Zoll groß ist das Teil. Also man hat da so ein richtiges schönes Blatt und kann dann so in etwa DIN A4 arbeiten. Ja. Und damit dann eben hantieren, zeichnen und. Und das dann aber auch gleich bearbeiten, verschicken und so weiter und so weiter. Allerdings, damit eben die Qualität maximal ist und dass es das Papiergefühl durchkommt, hat man eben E-Ink benutzt. Das hat auch den Vorteil, dass es natürlich extrem stromsparend ist, ja, so dass man hier so dieses E-Paper nicht ständig an der Steckdose haben muss, ja. Wenn das da nicht benutzt wird, ja, kann man hier zum Beispiel etwas erkennen auf dem Display. Da würde so eine Anzeige eben über Monate unter Umständen gehen. Ich kenne das von meinem Oyo. Also wenn ich den hinlege und das Display bleibt an, ja, aber ich mache nichts und dann wochenlang, ja, kann das dann eben das anzeigen, ohne dass es hier nennenswert Strom verbraucht. Ja. Das ist der Vorteil. Der Preis ist gesenkt worden auf $700. Vorher hat das, also dieses vorherige Digital Paper, das hat eben schon Vorläufer, dieses E-Ink Tablet, das hat $1,100 gekostet. Das hier kostet es nur noch $700 und das wird dem Ganzen vielleicht einen kleinen Schub geben, das zu benutzen. Also im normalen Handel, so Konsumentenhandel werdet ihr das nicht finden, denke ich. Da müsst ihr schon an Bürohandel oder direkt an Sony gehen, um das zu ordern, weil es ist halt sehr speziell. Aber gerade zum Beispiel im kreativen Bereich oder so ist es natürlich fantastisch. Damit kann man wirklich das Papier ad acta legen und hat dann eben sein elektronisches Papier. Wunderbar. Dann noch als letzte Newsmeldung, ist nicht einfach, Bixby verzögert sich weiter, ja, Samsung hat Probleme, ja, sie selbst wollen ja eine eigene AI kreieren, eine eigene künstliche Intelligenz für das Bixby und einen eigenen Assistenten damit anbieten, allerdings hat sich das jetzt immer wieder verzögert, auch jetzt wird es wieder weiter verzögern, vor Ende Juni ist da nicht mit zu rechnen, auch nicht in den USA, da hieß es ja am Anfang, dass es beim Start auch funktionieren würde, nur in Europa würde es sich verspäten, das ist jetzt allerdings auch nicht mehr der Fall und man hat tatsächlich jetzt auch in den USA Probleme und bei uns, bis es bei uns kommt, wird sich das unter Umständen sogar noch weiter verzögern, das ist noch nicht ganz klar, aber es ist halt nicht ganz so einfach, ja, eine KI einfach so aus dem Boden zu stampfen, wenn man überhaupt gar keine Infos hat, ja, gar keine Datenmengen, wie jetzt zum Beispiel Google und selbst die, was man beim Google Assistenten sieht, können nicht hier zaubern und Wunder vollbringen, ja. Und das wird Samsung jetzt noch schmerzlich feststellen. So, jetzt komme ich zur Community. Und zwar wurde da was ganz Interessantes angesprochen, wo ich auch nur zustimmen kann. Ja? Und zwar der Fernand schreibt, also ich habe auch noch angesprochen wegen dem Liken, ja, dass ihr auch die Beiträge liken sollt, wenn ihr die gut findet bei YouTube, ja, denn das ist wichtig. Dann schreibt er, like immer, bin auch abonniert, war diesmal aber recht langatmig. Also Sendung, ne? Meine Anmerkung. Tue mich auch schwer, 1,5 Stunden rauszuschälen, um von Anfang bis Ende durchzukommen. Manchmal nutze ich den Trick und beschleunige die Abspielgeschwindigkeit auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Ich würde mir wünschen, wieder auf die 50 Minuten zu kommen und kondensierter zu informieren. Ansonsten höre ich gerne zu. Schon seit vielen hunderten Sendungen fast von ganz am Anfang. Ja, absolut, ich muss dir da richtig recht geben, da gibt's nichts dran zu deuteln, das habe ich mir auch selbst schon des Öfteren gedacht und ich werde definitiv dran arbeiten, mich zusammenzureißen, dass die Sendungen nicht länger als eine Stunde werden. Der Uncast war immer so eigentlich geplant, Rios Wochen zwischen eine halbe Stunde, Uncast eine Stunde. Und da muss ich auch wieder drauf zurückkommen. Mittlerweile ist es fast schon normal, dass es eine Stunde 10, Stunde 20 ist oder eben jetzt schon anderthalb Stunden. Das soll aber nicht so sein, weil es ist einfach zu lang, das sehe ich ein. Ich werde auch sehr, sehr ungeduldig da. Ich höre mir sogar noch die normalen Podcasts, die eben kurz sind, in der 1,7-fachen Geschwindigkeit an, weil ich will Info, ja, in möglichst kurzer Zeit. Ja, ja, stimmt, also da muss ich mich zusammenreißen. Ich werde darauf achten, ja, weniger zu quatschen, sagen wir mal, unwichtige Bemerkungen zu machen oder sowas, ja. Den mache ich aber trotzdem noch, keine Angst. Das macht ja auch den Netcast aus, ja. Aber trotzdem, es muss irgendwie kürzer gehen, das ist zu lange. Ja. Definitiv, ich arbeite dran und ja, so wird's gemacht. Ja, dann das Liken ist nicht schwer. Ja, wie gesagt, eben schon, ich hatte da drauf hingewiesen, dass es wichtig ist. Ja. Und da schreibt der David auch, liebe Community, das Liken ist doch nicht allzu schwer. Habe schon vor einiger Zeit bemerkt, dass die Deutschen like-faul sind. Ob hier oder in Blogs, die Amis oder UK liken viel mehr. Ja, die Besten werden ausrangiert. Ich bin zwar auch ein Emoji-Freund, aber die kommenden Android O-Emojis gefallen mir auch nicht wirklich. Vielleicht werden wir alt und können uns schwerer umstellen. Ja, das kann natürlich durchaus sein. Ja. Und deine Anfrage zum Essential Phone bin ich auch nachgekommen, ja, mit dem Bericht. Also, es ist tatsächlich so, dass die Deutschen tatsächlich like-faul sind. Ich kann es nicht ganz so verstehen. Das ist doch die einfachste Möglichkeit, jemand zu sagen, gut, das war okay. Ja. Und das ist wichtig, finde ich. Das ist wichtig. Dass man nicht immer einen Kommentar schreiben will, das kann ich absolut nachvollziehen, ja. Also Schreibfouls ist, glaube ich, die ganze Welt, aber das ist auch nicht weiter tragisch, ja. Ich meine, klar, umso mehr freut man sich natürlich, wenn Kommentare kommen, ja? Aber ich kann es durchaus verstehen, wenn man nicht zu jedem Pups, sage ich mal, seinen Kommentar abgeben will, ja, ist klar. Aber so ein Like, wenn es einem gefällt, ist doch nicht schlecht, ja. Sogar ein Dislike, wenn es einem nicht gefällt, ist nicht verkehrt, ja, weil dann weiß man auch, okay, also die Folge hat bei einigen vielleicht nicht so auf Begeisterung gestoßen, ist doch super, ja, dann habe ich ein Feedback, aber nix, weil dann, ja, ist eben nix, ja, das ist wie bei den Wahlen, ihr könnt wählen, ja, die einen oder die anderen, aber wenn ihr nix wählt, dann wählen die anderen für euch, das ist auch nicht schlecht. Oder das ist auch nicht gut. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, meine ich. Ja. Gut, die App der Woche bleibt zum Schluss. Vielleicht schaffe ich diesmal sogar noch die Stunde einzuhalten. Yay. ja, ich habe hier extra so einen Countdown jetzt laufen. Ja, hier altes Tablet requiriert, ja, und habe hier jetzt so einen Uhr-Countdown laufen, ne, damit ich genau weiß, wie viel Zeit ich noch zur Verfügung habe. Das spornt an, weil das war nämlich auch ein Grund, warum ich immer drüber gekommen bin. Dann habe ich so lange gequatscht, ja, und habe die Zeit komplett aus dem Auge verloren. Das ändert sich jetzt. App der Woche, CPU-X oder CPU-X, System und Hardware Info. Mal was ganz anderes, kein Spiel, ja, keine, was weiß ich, sonstige Anwendung, sondern ein Systemmonitor im Prinzip, ja, der euch maximale Infos gibt über euer System und dabei jetzt nicht unbedingt Benchmarks, sondern an Infos über, genaue Infos über euer CPU-Modell beispielsweise, dass ihr habt, die Geschwindigkeiten, die Taktraten, also die Auslastung von eurem Gerät, da könnt ihr mal sehen, wie hoch eure Auslastung vom Gerät ist, obwohl ihr gar keine App offen habt, ja, und schon wird Rechenzeit verbraucht, ja, ihr habt noch nichts gemacht, ja. Vielleicht stärkt das Bewusstsein dann, dass man sagt, okay, also ich kann mir nicht immer das Handy holen, das schon jetzt am Limit ist, ja, weil, ne, da wird viel gewerkelt, ja, jede neue Android-Version braucht mehr Power. Und auch eure Netzwerkverbindung könnt ihr überprüfen, zum Beispiel die Download- und Upload-Speed aktuell dann, ja, auch die IP-Adressen werden angezeigt, Systeminformationen noch und nöcher, grafische Datenauswertung, wenn ihr die App länger installiert habt, ja, zum Beispiel die Datenauswertung, wie viel und wie schnell die Daten übertragen wurden bei Wi-Fi und über die mobile Verbindung, also über 3G beispielsweise oder 4G, Dann auch, es gibt auch eine schöne Übersicht grafisch CPU-Status, wo ihr dann genau sehen könnt, ja, wann eure CPU mit welchem Takt gearbeitet hat, weil die CPUs heute, die sind ja flexibel in der Taktrate, ja, so könnt ihr also sehen, wie oft und wie stark euer Gerät ausgelastet wurde, ja, manchmal kann man das auch an der Hitze vom Handy erkennen, wenn ich zum Beispiel Pokémon Go spiele, ja, dann wird mein Handy so brüllend heiß, dann weiß ich, dass alles da drin auf Maximum arbeitet am Google Pixel XL, um das Pokémon Go zu am Laufen zu halten. Ja. Je nachdem, welche Sensoren ihr eingebaut habt, ja, ihr könnt alles eure Sensoren abfragen, direkt die Werte sehen, ja, sei es jetzt die Bewegungssensoren, ja, als auch die Lichtsensoren, ja, jedes Android-Gerät hat einen Lichtsensor drin, ja, und hier könnt ihr zum Beispiel auch die Lux-Zahl ablesen, wie zum Beispiel für Fotografen, ja, könnt ihr mal sehen, wie groß da die Unterschiede sind, ja, im Raum, und wenn ihr nur ohne Sonne bei bewölktem Himmel, ja, ins Freie geht, wie viel Lux da dann sind im Vergleich zu eurer Wohnung, ja. Da seht ihr das schon, die Unterschiede. Und dann auch so spezielle Dinger, wie zum Beispiel der Fallsensor oder in welchem Status der Sensor gerade ist. Das heißt zum Beispiel, es gibt so einen Flip-Sensor beispielsweise auch. Ja. Je nachdem, wie gesagt, welchen Sensor ihr habt. Ich habe zum Beispiel leider keinen Temperatursensor im Google Pixel XL, was ich sehr, sehr schade finde. Aber es gibt welche, die haben den Temperatur Sensor drin, und dann könnt ihr dann auch auslösen, könnt ihr gucken, wie viel Grad es tatsächlich ist am Handy und so. Ja, also das ist gar nicht so übel. Also fast alles, was ihr an System- und CPU-Informationen wissen könnt, könnt ihr hier dann auch tatsächlich sehen mit dieser App. Und das Ganze kriegt ihr tatsächlich kostenlos. Ja. Das ist schon fast Samaritermäßig, ja. Und ja, auch die Anforderungen, also die Rechtevergabe ist fair. Ihr müsst kaum Rechte vergeben. Für die Kamera könnt ihr dann separat Rechte vergeben. Ja, also das funktioniert erstmal nicht. Und wenn ihr dann da reingeht, ihr habt ab Android 7, könnt ihr das dann freischalten, wenn ihr wollt. Und dann werden auch eure Kameras getestet mit Angaben beispielsweise, welche Auflösung und so weiter, und auch andere Foto-Informationen, auch wieder sehr interessant für Fotografen. Allein schon mit dieser App könnte man das Smartphone als Belichtungsmesser wunderbar nutzen. Ja. Und ist er einfach sehr, sehr umfangreich. Und kleine Spielereien wie zum Beispiel ein Kompass sind auch noch mit eingebaut. Was will man mehr? CPU X System and Hardware Info heißt das Ganze, kostenlos im Play Store. Link findet ihr dann in den Shownotes. Yo, und jetzt sind wir rechtzeitig fertig geworden. Ist ja der Wahnsinn. Und wenn ihr Fragen, Infos oder Kommentare habt, her damit. Community The Netcast auf YouTube, und natürlich, ne, wenn euch die Folge gefallen hat, liken, ja, einfach auf Daumen hoch klicken, und natürlich auch findet ihr auch die Informationen und Links auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und was bleibt sonst noch? Ja, nix eigentlich, oder? Habe ich was vergessen, ja? TheNetCast.com mit S hinten, ja, Mehrzahl, ne, damit ihr nicht woanders landet. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!